телефонной будки. In der Telefonzelle. Добрый день, я хотел бы говорить с Мальцевым. Guten Tag, ich möchte bitte Herrn Malzew sprechen. Не так набрали номер. Sie haben falsch gewählt. Не повезло. Pech gehabt. Не туда попал. Falsch verbunden. Попробую еще раз. Ich versuche es noch einmal.